D-Radio Wissen. Schaum oder Hase? Sitzen ist der neue Krebs, das sagt Apple-Chef Tim Cook. Das ist ziemlich scheinheilig, weil Tim Cook mit seinem Unternehmen natürlich Geräte entwickelt und baut, die die Menschen dazu bringen, zu sitzen, zu liegen und was weiß ich nicht zu machen. Aber er hat recht. Der durchschnittliche Büromensch, der sitzt etwa 9,6 Stunden täglich und das ist ein echtes Problem, denn eine aktuelle Studie aus den USA kommt zu dem Ergebnis, dass dauerhaftes Sitzen die Lebenserwartung senkt. Ein niederländisches Startup namens Zami will uns jetzt dabei helfen, unser Leben wieder zu verlängern oder auch einfach nur den nächsten Bandscheibenvorfall zu vermeiden. Und zwar machen die das folgendermaßen. Die suchen über die Crowdfunding-Plattform Indiegogo gerade Investoren, um den Zami Smart zu entwickeln. Das ist ein intelligenter Bürostuhl mit eingebauten Sensoren, der uns zu gesünderem Sitzen verhelfen will. Martina Schulte, unsere Netzreporterin heute, hat sich das Ding schon mal genauer angeguckt. Wie soll das gehen mit diesem Stuhl? Also dieser Stuhl, den der Designer Ruud-Jan Knokke und der Orthopäde Piet van Loon bauen wollen, ist kein Stuhl mit einer Lehne, sondern es ist ein Hocker. Das ist schon mal gut, weil es dich dazu bringt, aufrecht auf dem Ding zu sitzen. Die Sitzfläche ist auch nicht eben wie bei so einem normalen Stuhl, sondern die ist so halbrund. Und das hilft dir, wenn du dich draufsetzt, deine Wirbelsäule in so einer natürlichen Kurve zu halten. Das heißt, wie auf so einem Sitzball eigentlich. Genau. Das heißt, der Hocker ist von vornherein schon mal so gebaut, dass er die Haltung verbessert. Der Clou ist aber, dass in die Sitzfläche so Sensoren eingebaut sind und die registrieren, wie du da drauf sitzt. Also, ob ich zum Beispiel Katzenbuckel mache, gerade lese oder was weiß ich. Wie funktioniert das mit dem Ablesen? Also Zami sagt, der Hocker könne nicht nur messen, wie lange du auf ihm sitzt, sondern er kann eben auch deine Sitzhaltung bewerten. Und zwar sind unter den vier Beinen und auch in der Sitzfläche Sensoren und die geben ihre Daten in einen Algorithmus, der bestimmte Parameter wie auch Gewicht und andere Körperfunktionen von dir noch mit berücksichtigt. Und diese Daten, die werden dann außerdem auch noch in der Cloud gespeichert, damit Personen mit einem ähnlichen Gewicht ihr Sitzverhalten miteinander vergleichen können. Und zusammen mit dem Ding kriegst du deine App, auf der du all diese Daten zu deinem Sitzverhalten abrufen kannst. Das heißt, der Hocker korrigiert dich dann auch aktiv, wenn du falsch sitzt. Und er macht aber nicht nur das, er animiert dich auch dazu, dich zu bewegen und so kleine Übungen zu machen. Das heißt, es ist so eine Mischung aus so einem Personal Trainer und meiner Mutti, oder wie kann ich mir das vorstellen? Genau, also CityLab meint hier auch, der Stuhl wäre halt so eine Mischung aus All-in-One Life Coach, Personal Trainer und nervender Mutter. Also es gibt keine Entschuldigung mehr, windschief oder zusammengesagt irgendwie drauf rumzuhängen. Wenn du nämlich ganz viel Zeit auf dem Ding verbringst, dann erinnert es dich daran, dass es halt mal wieder Zeit wäre, eine Übung zu machen, und es schlägt dir auch Sachen vor, also wie zum Beispiel, guck mal, das hier. Ja, sieht ein bisschen aus wie das Kamel beim Yoga, muss man sagen. Also man sitzt so auf den Knien und auf den Unterschenkel und beugt dich dann ganz weit nach hinten rüber über so einen, ja, über diesen Hocker. Über den Hocker, genau. Ja, also sieht aus für Fortgeschrittene, muss ich sagen. Ich finde auch, also ich glaube, so der übliche Office-Mensch, ob der diese Übung machen kann, ich weiß nicht. Wahrscheinlich erst nach 3 Jahren Training auf dem Zami Smart. Jetzt ist die große Frage, ob die Leute da Bock drauf haben, sich von so einem Typen ständig ermahnen zu lassen. Wie sind die Chancen, dass das Teil gebaut wird? Also wie läuft diese Indiegogo-Kampagne? Also im Moment sieht es echt gut aus. Es gibt ja schon einen Prototyp und außerdem haben die dieses erste Crowdfunding-Ziel von $40.000 schon erreicht. Du kriegst als Perk, auch wenn du da mitmachst, also diese Stühle selber, den einfachen für 1,99 und mit den eingebauten Sensoren für, glaube ich, knapp $400. Ist günstiger als ein Ausgiebergesuch bei einer Domina oder so, ne? Muss man auf auch mal Fall. So sehen. Mhm. Auf jeden Fall. Und ausgeliefert werden soll das ganze Zeug im Dezember. TechCrunch findet den Stuhl super, schreibt aber auch, wenn du die Idee nicht magst, dass dir dein Stuhl ständig unter die Nase reibt, was du für eine Couch-Potato bist, dann ist dieses Internet of Things Device in the Making nix für dich. Ein Stuhl, der eine Mischung ist aus Personal Trainer und Mutti, kann man sich passenderweise dieses Jahr zu Weihnachten bestellen. Die Infos dazu hatte Martina Schulte, der Zami Smart. D-Radio Wissen. Schaum oder Hase?